wieder unsere Hörspielzeit. Wir wünschen gute Unterhaltung. Holger Böhme. Krauses Tod. Krause ist tot. Hat sich erschossen. Hat hier im Haus gewohnt. Dir kann das egal sein, hast ihn ja nicht gekannt. Ich habe ihn auch nicht gekannt, also nicht richtig. Nur so eben. Mir geht es gut. Ich habe jetzt die ganze Wohnung für mich allein. Mutter ist ausgezogen, hat einen neuen Kerl. Sie kommt aber oft vorbei, wegen der Wäsche und so und wegen Saubermachen. Arbeit habe ich keine. Einmal im Monat kommt ein Bewährungshelfer. Ich sage ihm immer, dass meine Bewährungszeit um ist, aber der kommt immer wieder. Wohl wegen Pflichtbewusstsein. Oder nur so vielleicht aus Gewohnheit. Freut sich immer, falls bei mir so sauber ist. Arbeit hat er keine. Für mich. Neulich habe ich ein rotes Kleid gesehen. Das werde ich dir schenken. Das war so rot mit goldenen Fäden drin. Das würde bestimmt gut stehen. Früher habe ich ihn bewundert. Ich meine Krause, als ich Kind war. Wegen der Uniform. Krause war bei der Armee. Jetzt untersucht die Polizei die Sache, fragt im Haus herum. Genauer gesagt, es ist einer, ein Hauptkommissar oder wie das jetzt heißt. Bei mir war der noch nicht. Und weißt du, was merkwürdig ist? Der sieht selber aus wie Krause. Also eigentlich nicht richtig, eigentlich ist er viel dicker, hat auch dunklere Haare, aber irgendwie... Ja, das ist schwer zu beschreiben. Er ist ihm nicht ähnlich, sieht aber trotzdem so aus. Egal. Ich bin froh, dass Krause tot ist. So meine Sache. Eigentlich wollte ich dir etwas anderes schreiben, aber jetzt ist der Brief fertig. Ich denke immer an dich. Jeden Tag. Kusse Schnecke, dein Jochen. Wawolski, angenehm. Ich sage Ihnen gleich, ich weiß ja nicht. Ziemliche Unordnung hier. Aber ich lebe allein, darum. Meine Frau ist gestorben. So ist das. Braucht Ihnen nicht leid zu tun. Mir tut's ja auch nicht leid. Außerdem ist sie schon 3 Jahre tot. Über Krause kann ich Ihnen ja nichts sagen. Den kannte ich kaum. Man lebt 30 Jahre in einem Haus und kennt sich nicht. Genau. Am besten Sie fragen meine Frau. Aber die ist ja tot. Seit 3 Jahren schon. Haben uns nicht verstanden. Die hat mich schikaniert, hat die. Sehen Sie mal da. Da vor das Fenster, das Vogelhaus. Hab ich gebaut. Weiß zwar nicht warum, aber ich hab's gemacht. So, und jetzt kommt's. Hier gibt's überhaupt keine Vögel. Ist das nicht schlimm? Da baut einer ein Vögelhaus und dann sind ja keine Vögel da. Nicht einer. Na, mir ist recht. Kacken ja doch bloß im Balkon voll, die Viecher. Meine Frau wollte immer ein Tier. Am liebsten ein Hund. Viehzeug kommt mir nicht ins Haus, habe ich gesagt. Ich komme vom Dorf. Kienbohm, Kagel, Kelzig, kein Aas melzig, da komm ich her. Ich weiß, was Tiere bedeuten, Arbeit, sonst ja nicht. Krause. Was haben sie denn bloß mit Krause? Der hat sich erschossen, peng, so war das. Alles andere von wegen Mord. Unsinn. Was für ein Mensch, was für ein Mensch. Na eben ein Mensch, wenn sie wissen, was ich meine. Ich konnte nicht leiden. Ich hab was gegen Militär und gegen Offiziere schon sowieso. Meine Frau nicht. Von wegen anständig, sage ich zu ihr. Seit wann sind Offiziere anständig? Warst du bei der Armee oder ich? Also, meine Alte, quatscht immer mank. Aber so sind sie, die Weiber. Kaum sehen sie eine Uniform, hakt sie eben aus. Schon komisch, dass jetzt alle nach Krause fragen. Früher, ja, als er noch seinen Posten hatte. Dienst waren früh, Dienst waren nachmittags. Und dann war plötzlich Schluss. Kein Dienst waren mehr. Das war, als es hier losging mit dem Zusammenbruch. Meine Frau hat sich vor Angst bald eingemacht. Ist 2 Wochen nicht rausgegangen, wie das hier war mit der Randale jeden Abend. Ich bin auch nicht raus. Ich hab schon 53 mitgemischt. Da haben sie mich geholt und mir 3 Tage die Jacke vollgehauen. Jetzt sind die Jungen dran, hab ich mir gesagt. Krause hat nicht kapiert, was die Stunde schlägt. Hab's zufällig beobachtet vom Balkon. Hab ich immer ähnlich gerucht früh, bevor ich auf Arbeit bin. Meine Alte hat immer rumgemeckert wegen Iriadin. Nun ist sie schon 3 Jahre tot und ich ruch immer noch auf dem Balkon. Naja. Was? Ach, Krause. Also ich stehe da auf dem Balkon. 6 Uhr in der Früh, noch dunkel. Müllauto lärmt. Da sehe ich Krause in volle Montur. Aus hier Uniform. So ist er immer los. Punkt 6, jeden Tag, 30 Jahre. Also oben stehe ich. Unten Krause. Der wartet. Auf seinen Dienstwagen. Der kommt aber nicht. Krause steht wie im Baum. Beine breit, Hände auf dem Rücken. Und plötzlich kommt da so ein Krat gefahren. Hält an und 2 junge Kerle, 2 langhaarige Rotzlöffel, fangen an, Plakate zu kleben. Einfach so, ruckzuck, vor Krauses Nase. Dann ruf aufs Krat und weg. Wieso interessiert sie das eigentlich? Wieso interessiert sich alle Welt für so eine wie Krause und kein Aas für mich? Gut. Also, ich hab angefangen zu feixen. Ich konnte nicht mehr. Das blöde Gesicht von dem Krause, wie der die Plakate sieht. Nee, so habe ich seit Ulbricht nicht mehr gefeixt. Krause glotzt mich an, denn die Plakate, denn mich, die Plakate und rennt ins Haus. Ich denke, der kommt hoch. Soll er, denk ich, soll er. Erzähl ich ihm gleich ein paar Takte. Bonze. Ich hab nicht übrig für Langhaarige. Aber wie die Brüder uns verarscht haben. Nee, der ist nicht gekommen. Nach ein paar Minuten ist er wieder da. Unten, meine ich. Auf der Straße. Hat bloß die Uniform gewechselt. Jetzt hat er Kampfanzug an. Und am Gürtel die Pistole. Wenn ich sage, am Gürtel die Pistole. Und dann ist er weg. So war's. Wollte sicher mitmischen, war aber zu spät. Ein Vierteljahr später haben sie ihn entlassen. Ich glaube, das hat der nicht verkraftet. Hatte irgendwie einen Knacks weg. Zum Beispiel hat er sich noch wochenlang früh um 6 Uhr vors Haus gestellt. Ich sage ja, Knacks weg. Und dann hat der sich erschossen. Aber das hat ja schon mal gesagt. Ehrlich gesagt, mir ist es egal. Ich hab meine eigene Sorge. Sie ja sicherlich auch. Ja, genau. Liebe Angelika, Schnecke. Krause geht methodisch vor. Ich meine den, der so aussieht, wie Krause ausgesehen hat, den Pullen. Gestern war er bei Bawolski. Kommt immer zur gleichen Zeit. Hat einen braunen Mantel an und eine Aktentasche. Da holt er dann bestimmt einen Notizblock heraus. Sicher macht er sich Notizen, wenn er die Leute ausfragt. An der gleichen Stelle überquert er immer die Straße. Und dann bleibt er stehen vor dem Haus. Und dann schaut er nach oben. Ich stehe am Fenster und schaue ihm genau ins Gesicht. Und ich schwöre dir, er sieht genau aus wie Krause. Sieht genau aus. Ja, geht so. Was gibt's denn da zu untersuchen? Krause ist tot. Hat sich erschossen. Passiert doch alle Tage. Ich gehe viel spazieren. Meist laufe ich zum Bahnhof, wo ich nach den Zügen sehe. Dein Jochen. Eigentlich wollte ich Psychologie studieren, war aber kein Studienplatz da. Dann Umlenkungsgespräch und Pädagogikstudium. 2 Jahre. Im 5. Semester kam dann das Kind. Habe ich ein Jahr ausgesetzt und das dann normal probiert, aber Anna war ständig krank, ich kam nicht mehr mit. Ich habe bei der KWV angefangen, weil ich eine Wohnung brauchte. Jetzt heißt es ja Wober. Für mich hat sich aber nichts geändert. Die Wohnung hier habe ich dann bekommen. War ziemlich runter, aber ich habe viel gemacht. Herbert hat mir geholfen. Also, ich meine Herr Krause. Wie ich den kennengelernt habe? Ich weiß nicht, ob ich Ihnen das erzählen soll. Obwohl, ich jetzt, wo er tot ist, ist ja eigentlich egal. Ich kannte ihn flüchtig, so vom Sehen eben, wenn man in einem Haus wohnt. Guten Tag, guten Weg. Der hat mich immer so angestarrt. Er war ja fast 10 Jahre älter als ich und da habe ich mir nicht weiter bei gedacht. Außerdem, er sah nicht schlecht aus. War höflich. Aber ich hatte kein Interesse. Seit Annas Geburt wollte ich von Männern nichts mehr wissen. Irgendwann habe ich dann mal tapeziert. Anna war schon im Bett. Da stand er plötzlich in der Tür. Ich hatte bloß so ein Oberhemd an und Schlüpper und war ganz voll Farbe. Hab sofort gesehen, was er wollte. An den Augen habe ich es gesehen. Kann man. Im Grunde hat er mich vergewaltigt. Dabei hat er auch noch den Tapeziertisch kaputt gemacht. Das war schlimm, denn der war nur geliehen. Am nächsten Tag kam er dann mit Blumen, war mächtig verlegen. Ich hab ihn rausgeschmissen, hab gesagt, wenn er sich nochmal blicken lässt, geh ich zur Polizei. Der ist aber immer wieder gekommen. Naja, eigentlich weiß ich auch nicht so genau, wie alles gekommen ist. Ich wollte nicht. Aber ständig stand er vor der Tür. Ich hatte einfach keine Kraft, ihn immer wegzuschicken. Den ganzen Tag auf Arbeit, dann die Sorgen mit dem Kind, das war ja immer krank. Habe ich ihn denn gelassen? Und mit der Zeit habe ich ihn so ja lieb gewonnen, warum auch nicht? Er war allein, ich war allein. Haben wir eben zusammen im Bett gelegen, einmal die Woche. Immer montags, Punkt 20 Uhr. Später dann dienstags, weil montags kam mal so eine Serie im Fernsehen, Kampf um Moskau, die wollte er sehen. Mir war es recht, ich hatte Montag immer Friseurtermin, darum war mir Dienstag eigentlich lieber. Obwohl, wie soll ich sagen, das war keine Liebe zwischen uns. Gewohnheit. So was wie Gewohnheit. Ein einziges Mal sind wir zusammen weg gewesen, als er befördert wurde. Da waren wir zusammen im Club der Armee. Da waren nur Offiziere und ihre Frauen. Die haben entsetzlich getrunken, auch die Frauen. Nach ein paar Stunden haben die angefangen, Lieder zu singen. Und die Frauen haben sich gegenseitig angekrapscht. Da bin ich dann abgehauen. Das hat er mir übel genommen. War mir auch egal. Nee, war kein schlechter Mensch gewesen. Jetzt, wo er tot ist, denke ich manchmal an ihn. Heute glaube ich, dass er Komplexe hatte. Unterhalten haben wir uns wenig. Was hatten wir uns schon anzuvertrauen? Ich lese gern, wie auch mal ins Theater, ehrlich. Aber mit so was brauchte ich ihm nicht zu kommen. Blumen hat er gerne gehabt. Ich war ein paar Mal in seiner Wohnung, da stand alles voller Blumen. Mir hat er auch oft welche mitgebracht. Ich war nicht überrascht, der ist immer mit seiner Pistole rumgerannt, nachdem die ihn entlassen hatten. Das war ein richtiger Tick, so ja, also selbst dienstags, wenn er kam, hatte er die Pistole bei. Komisch, nicht? Man sollte denken, die müssen die Waffen abheben. Einmal habe ich ihn gefragt, er sagte, er muss sich schützen, er weiß zu viel. Wie ich erfahren habe, weiß ich mir genau, doch ganz einfach. Er kam, setzte sich aufs Sofa und sagte, ich bin entlassen. Dann sagte er noch, in Unehren. Und dann zog er seine Hose aus, wie ich schon sagte, war keine Romanze. Aber man muss sagen, er hat's genommen wie ein Mann, hat nie geklagt. Nur, dass er eine Zeit lang die Tage durcheinander brachte und beispielsweise sonntags auftauchte, als wie Dienstag. Das hat mich schon ziemlich gestört. Denn wenn man alleine lebt, braucht man doch seine Regelmäßigkeit, damit man überhaupt über die Runden kommt. Ich hab aber nicht gesagt, weil er mir leid tat. Nur einmal gab's Streit. Da war er wieder falsch gekommen. Ich hatte nur mit der Wäsche zu tun und er saß in der Küche und hörte Nachrichten. Jedenfalls kriegt er einen Wutanfall und schlägt das Radio kaputt. Mit einem Schlag. Kraft hat er ja gehabt. Da bin ich aber verrückt geworden. Am nächsten Tag hat er mir ein neues Radio gebracht. Ich hab kein Wort mehr darüber verloren. Auf mir standen, ich vermisse ihn nicht. Ich weiß, das klingt hart, aber soll ich lügen wegen Krause? Anfangs war es ein bisschen merkwürdig, wenn der Dienstag ran war. Jetzt hieg dienstags immer zu Aerobik. Da hat mich mal eine Kollegin mitgenommen. Das macht mir Spaß. Dass er sich eines Tages... Ich hab's gewusst. Ich hab's gesehen. An seine Augen hab ich's gesehen. Am besten, man denkt nicht darüber nach. Heute habe ich den ganzen Tag geschlafen. Ich habe geträumt von meiner Mutter. Als ich aufgewacht bin, habe ich gemerkt, dass sie da gewesen ist. Weil neue Wäsche da war und alles sauber. Gott, dass sie mich nicht geweckt hat. Sie sagt zwar nichts, aber ich merke, dass sie sich immer Sorgen macht. Das macht mich so, weil es Unsinn ist. Ja, geht es gut. Ich habe dich. Ich kann mal jederzeit etwas ausdüfteln. Dieser krause Typ steigt immer noch durchs Haus. Jeden Tag eine Treppe höher, nicht so davon. Niemand weiß etwas. Als Kind habe ich geglaubt, Krause sei mein Vater. Wegen Mutter und wegen der Uniform. Hab immer auf ihn gewartet, wenn er von Arbeit kam, auf der Kellertreppe. Hat mich aber nie beachtet. War ja auch Unsinn. Einmal hat er mich doch bemerkt, hat er mich mit hochgenommen und mir ein Modellschiff gezeigt, war noch nicht ganz fertig. Wenn du willst, wollen wir es gemeinsam fertig, hat er gesagt. Das war natürlich was. Am nächsten Tag ist er aber wieder an mir vorbeigerannt. War Selbstmord, klar, fein. Mein Bewährungshelfer war auch wieder da. Die ganze Zeit hat er auf meinem Sofa gesessen, meinen Kaffee gesoffen. So hat er immer mit dem Kopf geschüttelt. Schließlich rückte er heraus, damit wir sie ihn entlassen haben. Da habe ich mich halb krank gelacht. Auch beleidigt und ist gegangen. Ja, war vielleicht nicht richtig, ihn auszulachen, obwohl ich gar nicht über ihn gelacht habe. Ich habe gelacht. Ach so, weil es eben schon komisch ist. Hast du einen anderen? Wenn ja, weiß ich nicht, ob ich das Kleid kaufe. Dein Jochen. Also, ich will mich nicht selbst loben, mal sagen, wenn ich mich hier nicht kümmern würde, ja, wäre das Haus längst unbewohnbar. Also, was glauben Sie, wie das hier aussah, als ich vor 8 Jahren eingezogen bin? Ja, ja, hat ja keiner was gemacht. Das Erste war gleich, dass das Hauslicht nicht ging, ja? Es ging einfach nicht. Naja, es kümmerte doch keinen. Also bin ich los zur KWV. Ja? Hab Krach geschlagen. Und wie ich merke, die wollen mich vertrösten. Ja? Da bin ich gleich zur Parteileitung. Ja. Mit mir nicht. Also bin ich gleich zur Partei, ja. Naja, eine Woche drauf haben sie es gemacht. Und dann die Klos. Hier waren doch überall Außentoiletten. Halbe Treppe tiefer. Ja? Halbe Treppe. Gehen Sie mal rüber in die 5, bei denen ist das heute noch so. Die gehen eben im Winter. Nachts. Mit der Rolle. Unterm Arm. Eine halbe Treppe tiefer. Ist doch kulturlos. Ist das doch. Ja? Im 20. Jahrhundert. Nein, nein. Also das war gleich das Nächste. Überall in Klos. Ja, und da muss ich sagen, da hat mir der Genosse Krause sehr geholfen. Ja, bin ich hin, ich sage nur so, wie sieht's aus? Die und die Zielsetzung, ja? Das eben Material ist ungeklärt. Und der Genosse braucht seine 4 Worte, ein paar Tage drauf. War der NVA-Laster da? Ja? Drei Gefreite dazu? Ja? Da wurden die Becken abgeladen. Ja? So ging das. Und das ist auch, was heute fehlt. Ja? Die Solidarität. Ja? Der Zusammenhalt. Ja, heute geht es doch nur ums Geld. Und man kann aber daran auch sehen, hätten wir von der Partei uns nicht eingesetzt, ja, da wäre gar nichts geworden. Und darum war ich auch empört, als das hier so losging, ja. Mit den Anwürfen, gleich nach der Wende, ja. Also gerade Krause, ja, Krause hat sich das sehr zu Herzen genommen, ja. Dazu, wo die ihn gleich entlassen haben, naja. Ich meine, ich denke mir meinen Teil, ich lasse mich da nicht beeindrucken. Na klar, sind Fehler gemacht worden, ja. Es gab Übergriffe. Aber man muss doch auch mal die historische Situation sehen, die hier war, nach dem Krieg, unter was für Bedingungen der Wiederaufbau stattfand, mit was für Schwierigkeiten die Polizei zu kämpfen hatte. Ich habe da mit Krause oft drüber gesprochen. Bin dann ab und an zu ihm hoch, bin ich hoch, ein bisschen reden. Das hat ihm, glaube ich, auch geholfen. Na ja, trotzdem, der hat das alles nicht verkraftet. Der hat das alles in sich rein. Ich habe immer zur Frau gesagt, Herr Krause dreht eines Tages noch durch. Sagen Sie mal, finden Sie nicht auch, dass das hier angebrannt riecht? Nein? Na, ich schon. Vielleicht wieder bei der Alten um. Der brennt doch ständig das Essen an, weil sie sich nicht vom Schlüsselloch wegtrat. Also Angst, etwas zu verpassen. Naja. Einmal war es ganz schlimm. Da weckt mich nachts die Frau. Und wach bin, da höre ich oben den Krause schreien. Wie ein Tier hat er geschrien. Nachts. Also ich schreie in den Trainingsanzug. Da bin ich hoch. Habe ich hochgemacht. Der dreht durch, denke ich. Ne? Oben bin ich Totenstille. Totenstille. Steht abgebrochen. Krause stand am Fenster. In voller Uniform. Sogar die Stiefel hat er angehabt. Steht da. Und weint. Weint. Wie ein Kind. will ihm was sagen. 85 hat mein Sohn mit seiner Familie einen Ausreiseantrag gestellt. Mein leiblicher Sohn. Ein halbes Jahr später waren die fort. Und ich musste meine Frau in die Nervenklinik bringen. Ich habe da keine Träne vergossen. Da habe ich gesagt, ich habe keinen Sohn mehr. Keine Träne. Aber wie der Krause da am Fenster gestanden hat, habe ich auch angefangen zu heulen. Naja, haben wir dann beide da gestanden. Haben wir geheult. Wie die Schlosshunde. Ich kann mir nicht helfen, hier brennt doch was. Ach verdammt, meine Pizza! Liebe Angelika, bald komme ich zu dir. Dann bringe ich dir einen ganzen Brief mit. Jetzt habe ich schon einen ganzen Koffer voll. Und wenn du einen anderen Kerl hast und die Briefe liest, musst du ihn wegschicken. Eine andere Wahl hast du nicht. Wie kann es sein, dass Krause tot ist und gleichzeitig hier im Haus herumläuft? Als Bulle. Was bezweckt er damit? Manchmal macht mich das ganz wirr. Ich renne raus, laufe zum Bahnhof, aber die rechte Ruhe finde ich nie. Der könnte Verdacht schöpfen, wenn ich nicht mehr da bin. Unser Eins haben sie ja immer auf dem Kicker. Jetzt sind wir schon so lange zusammen und haben uns noch nie gesehen. Ist das nicht ungewöhnlich? Ich finde das sehr ungewöhnlich. Sie sind wirklich nicht aus dem Heim? Wirklich nicht? Kommen Sie gut alleine zurecht. Ich bin 78 Jahre alt, ich komme gut zurecht. Sehen Sie sich ruhig um, alles ordentlich, alles sauber. Ja, kicken Sie. Ich bin sauber als wie manches junge Mädchen. Sie waren ja schon bei anderen im Haus, oder nicht? Sie fahren nach Krause. Das war ein feiner Mann gewesen. Auch den Treppe, ich will mal sagen, für ihn Junggesellenbonante, das manierlich. Und diese schreckliche Hände, den haben die umgebracht. Ja, ja, ich weiß, wovon ich spreche. Wären Sie mal besser gleich zu mir gekommen. Ich weiß alles, jede Einzelheit. Ist ja klar, wenn man wandern wohnt so viele Jahre. Muss man da wissen, mit wem man es zu tun hat, nicht? Sag doch. Kommen Sie, ich zeig Ihnen was. Kicken Sie mal hier durch. Ja, hier durch das Loch. Da staunen Sie. Der Teig ganz alleine hier wohnt. Kicken Sie ruhig, es ist unverändert. Man sieht noch Krauses Uniform am Schrank hängen. Seit 20 Jahren kick ich durch dieses Loch. Ich hab Dinger gesehen, ich sah ihn. Schauen Sie mir da nicht so an. Ich bin eine alte Frau, wer hilft mir denn? Wenn Sie morgen mir durchschlagen, kein Handgerät nach mir. Nee. Muss schon wissen, was passiert. Ernst hat auch immer über mich gelacht. Ich werde zu misstrauisch. Mein Mann heißt Ernst. Und wie es aussieht, geholt haben Sie ihn, Herbst 51. Ab ins Lager, so war das was. Mich überrascht keiner. Aber eins muss man sagen, sauber war er, der Krause. Die Wohnung war immer Gobello, da konnte sich mancher Verheiratete eine Scheibe von abschneiden. Wie sie ihn denn entlassen haben? Nee, war das ein Elend. Das Herz hat mir wehgetan, wie ich das gesehen habe. Stundenlang hat er da drüben gesessen und vor sich hingestarrt. Hat keinen Staub mehr wischt und ja nichts. Sind das für Zeiten? wo saubere, ordentliche Menschen einfach rausgeschmissen werden, mir eine Stirn ist. Ich hab das schon mal erlebt. Damals, als Ernst die heute gehabt hatten. Einfach von Arbeit geholt, drauf aufs Auto und... Das war schlimm. So sind damals viele gegangen. Aber bei Ernst war es besonders ungerecht, weil er nämlich schuldig gewesen war. Und Krause angefangen zu schreiben. Dutzende. Vormittags hat er sich am Briefkasten rumgedrückt, auf den Postboten gelauert. Kam jedes Mal ganz niedergeschlagen wieder oben. Mir hat das Schicksal auch mitgespielt, ich kann Ihnen sagen. Aber ich hatte die Devise, Kopf hoch. Genau. Hoch den Kopf, was auch passiert. Aber Krause, der hat sich aufgelehnt. Bloß gegen sein Schicksal kann man sich nicht auflehnen. Und wenn sie hier kommen, kurz und klein haben sie alle geschlagen. Ihr sehen eben nicht, ich war eingerufen, ausgerechnet. Wenn ich die Treppe raufkomme, höre ich einen Schuss. Ich schwöre, einen Schuss. Sieh, mit meinen 78 Jahren bin ich die Treppe rauf wie ein junger Dreh. Als ich durchs Loch kieke, sehe ich die Bescherung. Alles kaputtgeschlagen, überall Scherben. Mittendrin sitzt Krause in der Hand der Pistole. Großer Gott, das Gesicht vergiss ich mein Lebtag nicht. Solche Augen, rot. Und gezittert hat er wie eine Eberesche. Nun sagen Sie doch mal, was hat der arme Mann gemacht, dass er so leiden muss? Und Ernst, warum haben Sie den geholt? Weil er PG war? Na, hören Sie mal, war doch jeder in der Partei. Beinahe. Wie der zweite Schuss fiel, war ich in der Küche. Wehen meine Tropfen fürs Herz, die musste ich erst mal nehmen. Jans Flau war mir gewesen. Ich hab die Tropfen kaum auf den Löffel gekriegt, so haben meine Hände gezittert. Und wie der zweite Schuss knallt, ist mir der Löffel aus der Hand gefallen. So ein Schreck hab ich gekriegt. Warum ich sie nicht benachrichtigt habe? Damit man mich alte Frau aufs Präsidium schleppt? Außerdem, was geht mich denn nicht an? So was. Bis heute weiß ich nicht, wo sie meinen Mann verscharrt haben. So. Und jetzt zeig ich Ihnen noch was. Da war noch einer im Zimmer gewesen. Davon bringt mich keiner ab. Ihr seht halt nicht. Trotzdem weg, was ich weiß. Ich bin nur mal gespannt, wer jetzt da drüben einzieht. Ist überhaupt so eine Sache wie in die Treppe. Egal, die Frau macht nur jede Woche Hausordnung, das ist doch wirklich kein Zustand. Aber wir Alten sind es ja gewöhnt, dass keiner nach uns fragt. Kick mal ans Fenster, wenn du keinen Kopf hast. Liebe Angelika, heute bin ich ganz ruhig zum Bahnhof gelaufen. Ganz in Ruhe. Gibt keinen Grund, nicht zum Bahnhof zu laufen. Als freier Mensch jetzt. Zuerst habe ich mir den 247er angesehen, der fährt nach Stuttgart. Um 15.57 Uhr fuhr pünktlich ab. Bin ich rüber zum Bahnsteig 9, das ist der D311 nach Budapest. Der wird hier eingesetzt. Nur wenige stiegen ein. Dann bin ich zum Bahnsteig 5 geschlendert, wo ich gewartet habe auf den 1205er aus Warschau. Der hatte Verspätung. Schon das fünfte Mal in diesem Monat. Ich habe das dem Bahnhofsvorsteher gesagt, dass der Zug aus Warschau diesen Monat schon fünfmal zu spät gekommen ist. Der Bahnhofsvorsteher hat es sich notiert und sich bedankt. Als ich zu Hause war, habe ich den Kommissar getroffen, im Treppenhaus. Der sieht aus wie Krause. Darum habe ich Angst. Es geht ihm nicht um Krause. Nach mir fragt er. Ich weiß es. Er soll mich in Ruhe lassen. Meine Vorstrafe ist ungültig, weil es politisch war. Aber ich habe nichts gesagt. Das bedauere ich. Jetzt. Immerhin war es eine Gelegenheit. Ich werde nicht lügen. Das ist es, was sie wollen. Dass man lügt, sich verstrickt, immer weiter. Dass einem nichts mehr bleibt, bloß noch die Pistole. Krause ist tot und dass ich einmal dachte, es wäre mein Vater, das besorgt nicht. Und wäre auch ohne mich tot. Ja. Wäre auch ohne mich tot. Wenn das alles hier vorbei ist, komme ich zu dir. Dahin. Ja. Ich bin 9 Jahre alt, aber ich bin gar kein Kind mehr. Das dürfen Sie aber nicht meiner Mutter sagen, sonst macht die sich Sorgen. Da drüben wohnt die Beatrice, mit der spiele ich gar nicht mehr. Die ist immer so unvernünftig. Die ist bei Karasex auf das Garagendach geklettert. Ich finde das sehr unvernünftig. Der Herr Krause hat auch in unserem Haus gewohnt. Die Mutter von Beatrice hat zur Beatrice gesagt, der Herr Krause wäre der Liebhaber gewesen, also von der Mutter. Daran kann man sehen, dass die ganze Familie unvernünftig ist, weil das gar nicht stimmt. Mutter hat Herrn Krause gar nicht lieb gehabt. Mutti hat nur mich lieb. Herr Krause ist uns nur oft besuchen gekommen, weil er auch alleinstehend war. Wie meine Mutti, das ist ganz logisch, dass sich die Alleinstehenden gegenseitig besuchen. Außerdem haben sie ihn aus der Armee entlassen, aus politischen Gründen. Darum war er noch alleinstehender und hat sich Sorgen gemacht wegen der Zukunft. Ich mache mir auch Sorgen, weil ich noch mehr Zukunft habe, weil ich noch viel jünger bin und deshalb länger lebe. Mutti hat gesagt, der Herr Krause ist verreist, aber das stimmt nicht. Er hat sich mit seiner Pistole erschossen. Die Pistole habe ich schon mal gesehen. Die ist ganz echt und ich habe sie sogar schon mal angefasst. Und die Beatrice nicht, darum ist die immer neidisch auf mich. Ganz oben in unserem Haus wohnt noch ein Mann. Der ist manchmal freundlich und der hat mir sogar schon ein Eis geschenkt. Am liebsten wäre mir, wenn der mein Vater wäre. Weil ja der Herr Krause weg ist. Da wäre die Beatrice neidisch, weil der ihr Vater ihr kein Eis kauft und sie manchmal einsperrt. Das kommt davon. Jetzt muss ich aber oben, sonst macht meine Mutti sich Sorgen. Liebe Angelika, er kommt nicht mehr. Warum nicht? Schon 2 Tage war er nicht da. Möglicherweise haben sie den Fall abgeschlossen. Doch das glaube ich nicht. Ich warte auf ihn. Auf der Kellertreppe. Er muss kommen. Sie lassen uns nicht in Ruhe. Die Krauses. Ich darf jetzt keinen Fehler machen. Müssen wir alles genau ausdifteln. Alles wie es ist. Man lügt so leicht. Dann verdirbt alles, das macht keinen Sinn. Nur warten macht Sinn. Ich glaube nicht, dass du einen anderen hast. Nicht richtig zumindest. Du musst auf mich warten. Du kannst nicht anders. Keiner kann anders. Ist mir egal, ob sie den Fall abgeschlossen haben. Ich werde warten. Auf Krause. Auf den, der nicht tot ist. Er muss auch mich anhören. Dann komme ich zu dir, dein Jochen. Endlich. Sie haben mich warten lassen. Glauben Sie, ich weiß nicht warum, Sie denken, dass ich dann durchdrehe. einen Fehler mache. Sie machen den Fehler. Ich sage Ihnen auch so die Wahrheit über Krause und über mich, weil ich es will. Nur das erste Mal bin ich mit 16 abgehauen. In Eisenach haben sie mich aus dem Zug geholt. 2 Jahre später habe ich es wieder versucht. War schon fast drüben, da kamen die, haben mich versteckt. Genau, nie weg. Grenzalarm, überall Grenzer. Habe ich 20 Stunden unter Moos gelegen. Im Jahr da drauf haben sie mich geschnappt. 1,5 Jahre. Im Knast habe ich Angelika kennengelernt. Das kam so. Im Bautzen war überbelegt. Haben sie mich in den Frauenknast gesteckt, oberste Etage. Waren noch 7 andere. In der Zelle unter mir saß Angelika. Ich hab die Toilette leer gepumpt. Sie ihre. Konnten wir uns unterhalten durchs Rohr. Nächtelang haben wir gequatscht. Gesehen habe ich sie nie, weil Freistunde für Frauen war auf der anderen Seite. Aber ich weiß, wie sie aussieht. Schön. Hat sie mir gesagt. Vielleicht hat sie auch gelogen, ist in Wahrheit stinkhässlich. Ist mir egal. Ich will keine andere. Mir hat das richtig Auftrieb gegeben. Die haben mich Bämme genannt, weil ich immer so gestrahlt habe. Einmal haben sie mich sogar zum Arzt geschickt, weil sie dachten, ich habe sie nicht mehr alle. Aber ich habe nie aufgegeben. Die ganze Zeit habe ich überlegt. Sobald ich rauskam, wollte ich wieder abhauen. Angelika hätte ich nachgeholt. Sie wollte auf mich warten. Und musste sie auch, weil sie 2 Jahre mehr hatte, als ich abgerissen hatte. Und die Reststrafe, wissen Sie, bin ich zurück zu meiner Mutter. Er hatte einen neuen Kerl. Ist damit zu ihm gezogen, weil es immer Stunk gab. Bin ich in der Wohnung hier geblieben. Alles geplant. Vormittags habe ich geplant, abends habe ich Angelika geschrieben. Schließlich hatte ich alles ausgedüftelt. Als sie über Ungarn versuchen. Vorkarte hatte ich schon. So haben die einfach die Grenzen aufgemacht. Was die da angerichtet haben. Die Blattköppe. Seitdem hänge ich rum. Weiß nicht mit mir anzufangen. So bin ich. Ich brauche einen Plan. Muss mir was austüfteln können. Vor 1,5 Jahr ist Angelika rausgekommen. Vielleicht eher. Hab mich nicht gerührt. Eines Tages hat's dann geklingelt. Stand Krause vor der Tür. Hat mich angebrüllt, mich geschüttelt. Die Wanne war übergelaufen, war ich eingeschlafen. Hat geschrien wie Verrückte. Plötzlich hatte ich wieder einen Plan. Ich wollte Krause umbringen. Wenigstens einer von den roten Blattköppen sollte dran glauben. Schon wegen Angelika und überhaupt. Dann habe ich meine Bude auf Vordermann gebracht, habe mich hingesetzt und Angelika geschrieben. Hab den Brief aber nie abgeschickt. Wie die anderen Briefe auch. Weil ich keine Adresse näher hatte. Die ganze Zeit hatte ich gedüftelt. Dann habe ich gesehen, dass er mit einer Pistole rumrannte. Erschießen wollte ich, damit es wie Selbstmord aussieht. War alles geplant. Auch der Tag. Montag, da hat er immer Fernsehen geguckt, das wusste ich. Als der Tag ran war, bin ich hin. Hat einen Sandsack mit, falls er Schwierigkeiten macht. Hat ich mal gefeilt. Hat einen heimlichen Abdruck gemacht. Als ich reinkam, sitzt Krause im Sessel. Sich die Pistole. Direkt an deinem Kopf. Da wusste ich Bescheid. Dann war alles eins. Bin ich hingesprungen, hab die Pistole weggerissen. Du machst mir meinen Plan nie kaputt. Du machst mir meinen Plan nie noch einmal kaputt. Irgendwie hat Krause aber doch noch abgedrückt. Gab's einen mörderischen Knall. Auf der Schrankwand hatte Krause so ein Modellschiff stehen, so ein Kriegsschiff. Das kannte ich noch. Wo es mir mal gezeigt hatte, als ich ein Kind war. Aurora stand drauf. Morgenröte. Die hat's total zerlegt. Wir haben da gestanden, ganz nah beieinander. Entschuldigung, habe ich gesagt. Er hat gesagt, macht nicht. Blödsinnig irgendwie. Ich bin dann in die Küche wegen den Besen. Hab aber nichts gefunden. Irgendwie tat er mir leid. Ich weiß nicht, vielleicht war es der Schock. Er saß im Sessel, stierte auf die Scherben. Ich hab ihn gefragt nach dem Besen, aber der hörte nie. Plötzlich fing der an zu zittern. Und dann ist er auf mich los mit der Bist schrien, hat er, du bist schuld, da gab's eine Handgemenge. Plötzlich fiel der Schuss. Wieder haben wir da gestanden. Dann ist Krause gefallen. Ich bin gegangen. Auf der Treppe habe ich nur gedacht, dass er vielleicht noch lebt. Bin aber zurück. Der hat meinen Plan zerstört. Manchmal gehe ich auf meinen und spreche da mit Angelika. Ich weiß, das ist nur Betrug. Aber mir hilft das. Jetzt könnte ich mitnehmen. Ich hab schon alles gebackt. Das ist das Beste für mich. Krauses Tod. Hörspiel von Holger Böhme. Musik Keith Jarrett und Die Pudis. Personen und Darsteller: Jochen Axel Wandke. Kleines Mädchen Josefa Prinzler. Junge Frau Margit Bendokat. Alte Frau Anne Wollner. Hausbewohner Eberhard Esche. Bawolski Horst Lebinski. Schnitt Dagmar Loke. Ton Peter Kainz. Regieassistenz Alexander Schiedrich. Regie Joachim Staritz. Produktion Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg 1994.